Ich hab dich jetzt zweimal gesehen und kenn dich erst ein paar Stunden. Doch das Gefühl will nicht vergehen. Wir sind schon lang eng verbunden. Dein Lächeln, die Augen von dir, die so viel von mir sehen. Warum fühle ich mich dir so nah? Sag mir klar, was dahinter steckt. Ich bin wie ein Kind, das Neues entdeckt. Und du machst mich frei, und du machst mich stark, und du kannst verstehen, was ich nie zu sagen war. Deiner Mutter Bescheid. Was bedeutet, was uns geschah? Gib mir nur einen Augenblick Zeit. Es bedeutet viel. Was das für ein Spiel? Warum bin ich dir so nah? Ich frage dich. Oh ja, ich frage dich. Was ist das für ein Spiel?